Zum 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung sind von verschiedenen Ländern die Glückwunschtelegramme und Briefe eingegangen. An den Zentralvorstand des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und seinen 9. Kongress richteten der Zentralvorstand der Kommunistischen Partei Kommunisten Russlands, der Vorsitzende des ugandischen Landesexekutivkomitees der Panafrikanischen Bewegung, der Sekretär für internationale Angelegenheiten des Kommunistenverbandes Finnlands, der Sekretär der Progressiven Volkspartei Nigerias, das Leitungsgremium des Revolutionären Jugendverbandes Syriens, der Zentralrat des Kommunistischen Jugendvereins Spaniens, der Progressive Jugendverband Ägyptens und weitere Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise und Jugendorganisationen verschiedener Länder der Welt, die Glückwunschtelegramme und Briefe.